Steig aus dem Bett, schlag die Tür ab, springe kurz aus dem Fenster, sag what's up. I get Leder, zähl so viel Leder jeden Tag, ich finde es echt geil. Meine Axt ist total außer Kontrolle, ich bin echt heiß, kannst du es verstehen? Ich bin dieser GIP jetzt, ich und meine Jungs wängen ab im HBF-Zelt. Oh mein Gott, ich bin so im Bock, deine Mutter kommt zu mir, denn sie klaut meinen Bock. Weg, Zweck, ich bin jetzt so doof, also geh weg, dumme Kuh, gib mir jetzt das Leder. Baby, ich bin da, bin beim geilen Mob-Spawner. La la la la la la la la la la, Penner. Yeah, ich bin der Shit, Bitches, turn my Leder on, get Leder, I'm a rich nigga. Steig aus dem Bett, schlag die Tür ab, springe kurz aus dem Fenster, sag what's up. I get Leder.